Prolog. Es war der heiße Sommer 1966. Der Hit des Jahres kam aus England. Dave Davis von den Kings besang den Tod eines Clowns. Wir gingen oft baden und hörten Musik. Ansonsten war nicht viel los. Nach den Ferien kamen zwei Herren in unsere Klasse. Sie suchten Nachwuchs für den Rudersport, sprachen von Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften und dass ab 1,85 Meter Körpergröße Förderung möglich sei. Ich war 1,86 Meter und wurde nach Berlin-Grünau in die Regattastraße 268 eingeladen. Im September, an einem Sonntag, kam ich dort an. Armeesportvereinigung Berlin stand am Eingang auf einem Schild. Ein Herr in Zivil holte mich und andere wartende Jungen ab. Wir bekamen einige lange Boote zu sehen. Dann führte er uns in einen merkwürdigen zweistöckigen Würfelbau mit Flachdach. Später gab es belegte Brötchen und Cola. Auf der Suche nach einer Toilette verirrte ich mich. Ging ich nach oben oder in den Keller? Plötzlich hörte ich die Kings mit Death of a Clown. Ich lief der Musik nach und sah durch einen geöffneten Türspalt in ein Studio. Bandmaschinen, sich drehende Bandteller. Dann kam eine Hand und die Tür wurde geschlossen. 3 Jahre später, 1969, begann ich eine Ausbildung zum Tontechniker auf dem Nachbargrundstück im alten Grünauer Funkhaus. Oft sah ich abends, wenn schon keine Ruderer mehr auf dem Wasser waren, dass nebenan Leute kamen und gingen, eine Art Schichtwechsel stattfand. Und immer brannte in einigen Räumen das Licht. Übrigens, ich bin kein Leistungssportler im Rudern geworden, aber Jahre später erzählten mir Kollegen, dass ich damals als 14-Jähriger zufällig in dem Würfelbau mit Flachdach einen Geheimsender entdeckt hatte. Der Laubfrosch hat die Farbe gewechselt. Geheimes Radio im Kalten Krieg. Feature von Angelika Perl und Peter Kainz. Zehn Jahre nach der Wende öffnet uns ein Mitarbeiter des Bundesvermögensamtes das Haus Regattastraße 268. Außen verriegelt, innen eine Ruine, verwahrlost, überall Scherben. Jürgen Klussmann, er war für kurze Zeit Sprecher beim Deutschen Soldatensender, begleitet uns. Hier unten erinnert mich nichts. Hier? An den Deutschen Soldatensender. Wie gesagt, das ist ja nun 38 Jahre. 38 Jahre. Hier ist der Deutsche Soldatensender mit seiner Mittagssendung. Helga Jacobi, Sprecherin. Das war das Erste, was ich gefragt habe, als sie zu mir gesagt haben, die machen einen Sender auf. Und da habe ich gesagt, zur Armee und da soll ich Uniform anziehen? Nie. Ich war Zivilangestellte, Schauspielerin. Ich habe keinen Dienstgrad gehabt. Die Tätigkeit begann in der Regattastraße. Es ging recht geheimnisvoll vor sich. Man sollte da nicht auffällig klingeln. Man kam zu einem bestimmten Termin, da war die Tür offen. Und dort wurde ich zu meiner Überraschung begrüßt von dem Herrn Erhard Reichert. Oberleutnant Erhard Reichert, der bei Radio DDR gearbeitet hatte, wird ab dem 22. August 1960 der Leiter des Deutschen Soldatensenders. Erste Chefredakteurin ist Lea Große. Der Sender arbeitet mit festangestellten Mitarbeitern, erfahrenen Rundfunkleuten und NVA-Angehörigen, aber auch mit Honorarkräften. Also ich bin das erste Mal, ich glaube 6 Wochen vor Beginn, in dieses Haus gekommen. Und da war unten so wie ein Speiseraum. Und da kamen nur alle sehr gut aussehende junge Männer an. Und die wurden also alle mit Vornamen vorgestellt. Kein Dienstgrad, nichts, gar nichts. Keiner wusste etwas vom anderen. Du bist also nun die Sprecherin und ja. Und dann war das ein verkommenes Haus. In diesen 6 Wochen, ich glaube, wir haben mehr sauber gemacht als alles andere. Also da war nichts mit Komfort oder irgend sowas. Es gab so eine Meldung, so intern eben, dass in Grünau wieder irgendwas passiert. Denn wir hatten zu diesem sogenannten Funkhaus in Grünau, diese Lehrausbildungsstätte, 2 Leitungen. Und die wurden uns weggenommen. Die Grünauer Leitungen waren eben plötzlich weg. Und das deutete darauf hin, dass die für was anderes gebraucht werden. Helmut Eickermann war seit 1958 bei der Deutschen Post Studiotechnik tätig, arbeitete später als Operativingenieur und verließ den Rundfunk noch vor der Wende. Als freier Autor beschäftigt er sich heute auch mit der Geschichte des Hörfunks nach 1945. Entwurf einer Vorlage für das Politbüro des ZK der SED, undatiert. Betrifft Errichtung eines Soldatensenders. Zu Punkt 3. Das zu errichtende Studio muss mit technischen Anlagen aus den Beständen der Deutschen Post eingerichtet werden. Die Einrichtung erfordert insgesamt 600.000 bis 700.000 Mark ohne Gebäudekosten. Zu Punkt 4. Folgende Redaktionen wären notwendig. Nachrichten, Unterhaltung, Zeitgeschehen. Angefangen hat es damit, dass ich absolut keinen Sender von uns mehr hören durfte. Haben sie gesagt, hört keinen Sender mehr von uns. Lies keine Zeitung mehr von uns. Nichts. Nur Westzeitungen und Westsender. Denn man muss ja den Stil vom Westen raufkriegen. Auch von der, vom Timbre, von der Stimme, von der Diktion. Es wird beschlossen. Erstens, die Bildung eines Soldatensenders zur Beeinflussung der Bundeswehr. Siebtens, die angeführten technischen Einrichtungen und die erforderlichen Mittel sind dem Ministerium für nationale Verteidigung zur Verfügung zu stellen. Verantwortlich, Plankommission. Achtens, der Sender nimmt sein Versuchsprogramm ab 15.07.1960 auf. Wir senden täglich 6.15 Uhr, 12.30 Uhr. 18 Uhr, 20.15 Uhr und 23.30 Uhr auf Mittelwelle 935 kHz. War ja was Neues, nicht? Und dann wurde ich von heute auf morgen von einer Stunde zur anderen im Rundfunk verabschiedet. Sie geht weg. Aber ich meine, natürlich hat sich jeder gedacht, die geht irgendwo im Auftrag der Partei hin. Die kannten mich alle so gut, dass sie wussten, die verschwindet nicht irgendwo hin, nicht? Es ist bei uns keiner mit Bewerbung angenommen worden beim Soldatensender. Wir sind alle im Parteiauftrag. Wenn man nur absolut nicht wollte, brauchte man nicht. Ich bin dann zu einem Lehrgang in Grünau in dieser Ausbildungsstätte gewesen. Und während wir dann Frühstückspause hatten, gingen wir da in dem Waldgelände spazieren und trafen dabei auf Kollegen, die wir schon seit einiger Zeit im Funkhaus nicht mehr gesehen hatten, von denen wir wussten, dass sie also zu 904 oder zu diesem Soldatensender, der dann neu war, gegangen sind. Und damit war für uns klar, dass die in unserer unmittelbaren Nähe da in Grünau irgendwo arbeiten mussten. Und als wir dann danach auch ein bisschen geguckt haben, haben wir dann festgestellt, dass in dem übernächsten Haus etwa, so, wo der ASK drin saß, dass dort im ersten Stock häufig schon am Tage Licht brannte. Und seltsamerweise die gleichen Lampen installiert waren, die wir im Funkhaus hatten. Und damit war eigentlich schon alles klar, dass dort dieser Soldatensender inzwischen installiert war. Hier müsste man mal in jedes Zimmer gucken, ob man hier irgendwo noch eine Spur hat. Also nach meiner Erinnerung. Aber ich meine, es war natürlich kein Studio, sondern es war ein Raum und da war... Es waren Decken drum gehängt und da stand eben ein ganz mieser viereckiger Tisch und da war ein Mikrofon drauf und das war es, das Studio. Und wo die Technik damals saß, das weiß ich nicht. Später hatten wir nachher ein richtiges Studio, aber das hat mindestens 2 Jahre gedauert. Helga Jacobi hatte 1950 im Haus des Rundfunks an der Masurenallee als Sprecherin angefangen und beendete 1980 ihr Berufsleben beim Berliner Rundfunk in der Naleperstraße. Jürgen Klussmann musste als politisch unbequemer Mensch in der DDR häufiger seine Arbeit wechseln. Kurzzeitig war er auch als Sprecher beim Rundfunk der DDR beschäftigt. Dadurch war man auf ihn aufmerksam geworden. Ich wurde in einen Raum geführt, wie ich es vom Rundfunk auch kannte. Dann habe ich meinen Text abgespult und bin wieder hinausgeschleust worden. Tür auf, Tür zu. Manchmal fuhr ich dann mit dem Auto hin. Ich war zu der Zeit als Kraftfahrer tätig. Und wurde dann dringlich gebeten, das Auto in einer Entfernung zu parken. Ja, nicht vor dem Grundstück. Aus allen Rohren! Aus allen Rohren! Batterie! Feuer! Sie hören die Kanonade des deutschen Soldatensenders. Der Sendebeginn ist schließlich der 1. Oktober 1960. Nachdem das Politbüromitglied Erich Honecker die erste vorproduzierte Sendung abgenommen hatte. Da sitzt jeder Schutz. Da kriegen Scheibenwischer und Radfahrer rote Ohren. Da lacht das ganze Bataillon, wenn 935 miese Typen ins Visier nimmt. Es kanonieren Heike und Joachim. Es musizieren The Creedence Clearwater Revival. Ich erhielt die Rolle des sogenannten Stufts. Das war eine Abkürzung, die angeblich in der Bundeswehr bekannt war. Ich kannte sie nicht und sollte also Stabsunteroffizier bedeuten. Stufts. Ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, dass irgendein Soldat in der Praxis diese Abkürzung gebraucht. Und mir wurden dann Texte vorgelegt, die waren so, dass ich mir während des Vortrags immer sagte, wer soll sich das anhören? Das glaubt kein Mensch. Das Ziel der Arbeit besteht darin, mit den verschiedensten Mitteln und Methoden der Agitation und Propaganda die Angehörigen der Westdeutschen Bundeswehr im Sinne unserer Politik zu beeinflussen, sie politisch-moralisch zu zersetzen und damit die Kampfkraft der Bundeswehr zu schwächen. Auch die Soldaten der Luftlandeschule Altenstadt-Schongau haben ihr Maskottchen. Die Tochter des Kantinenwirts. Parole der Fallschirmjäger. Wenn wir schon nicht die Kantinenpreise drücken können, dann wenigstens das Maskottchen. Es ging da nicht um politische Kardinalfragen, sondern um Kleinigkeiten aus dem Alltagsleben in der Bundeswehr. Mir kam es jedenfalls alles recht lächerlich und oberflächlich vor. Aber ich habe dafür Honorar bekommen. Ich glaube, das waren 200 Mark. Das kriegte ich gleich bar. Gleich dort vor Ort in die Hand gedrückt. Ja, wie sollte es sonst gehen? Über ein Konto oder so? Nein. Vom Soldatensender mit freundlichen Grüßen? Nee, das wäre wohl nicht gegangen. Wissen Sie, geheim gehalten wurde ja eigentlich auch vor uns alles. Es nötigt einem jungen Soldaten schon Aufmerksamkeit ab, wenn ihn spätabends zwischen heißen Rhythmen unvermittelt die weiche, dunkle Stimme von Helga Jacobi, der Viola, lockt. Guten Abend, Kameraden. Die Stunde ist angebrochen, in der man Musik hört. Eigentlich gehört zu ihr eine Flasche Wein und das Glühen zweier Zigaretten. Es ist die Stunde, in der es sich leicht von Herz zu Herz spricht. Und ich habe Ihnen heute viel zu erzählen. Es folgt minutenlang Schlagermusik und danach massive Zersetzungsagitation. Klassenkampf auf illegalen Frequenzen, Heft 14, 1961. Wir fühlten uns im Prinzip nicht angesprochen dadurch. Es gab keine Diskussion bezüglich der Texte, die dort rüberkamen. Nie. Wir haben nie darüber gesprochen. Und eine Parallele zur Bundeswehr. Bundeswehr war für uns so weit weg und eigentlich auch nicht irgendein Feind, dass wir da überhaupt keinen Bezug hatten. Rainer Ruprecht. 1969 ist er 19 Jahre alt und Soldat bei der Nationalen Volksarmee. Stationiert in der Nähe von Salzwedel in einer Grenzkompanie und nicht weit von Burg entfernt, von wo aus der deutsche Soldatensender sein Programm ausstrahlt mit Sendungen wie Lili Marleen, Im Zeichen der Windrose, Schöne deutsche Heimat, Bundesschütze Strauß. Es war streng verboten, Westsender zu hören. Die mussten heimlich gehört werden, aber der Soldatensender war legitimiert. Es war so, dass sogar sonntags oder im Sommer die Fenster waren geöffnet und der Soldatensender dröhnte aus allen Fenstern raus. Es war gemeinschaftliches Musikhören und wir spielten unten dann Volleyball und der schallte über das Kompaniegelände. Unsere Soldaten haben ja den Soldatensender alle gehört. Das weiß ich. Ich war einmal in einem Heim an der Ostsee und da habe ich mit einem Offizier getanzt und da hat der gesagt, nun weiß ich endlich, wie die Viola aussieht. Also es war kein Westsender im eigentlichen Sinne. Es war aber auch kein Ostsender. Niemand konnte den richtig definieren, aber es kam gute Musik und alle haben es gehört. Mittags irgendwann immer und abends dann mal, wenn sich alle zurückzogen zum Abendbrotessen oder irgendwelche Sachen bastelten mit Streichhölzern oder Briefe schrieben. Es war immer eine Zeremonie dann. Ja. Es war immer die Signalwirkung, sich zusammenzufinden und sich zu beschäftigen, mal an zu Hause zu denken oder so. Der letzte Schuss ist aus dem Rohr. Heike? Und Joachim verlegen die Kanonadenstellung auf den nächsten Freitag. Was nicht heißen soll, dass es auch zwischendurch Halte auf unserer Welle zugeht. Trotz Pulver und Blei, das war Goodbye. Mir ist heute noch nicht ganz klar, welcher Sender das nun eigentlich war. Der Freiheitssender oder Soldatensender. Aber es war im Prinzip die gleiche oder ähnliche Sache irgendwie. Dieser Signaltrommelton und die Durchsagen ist für mich jetzt die gleiche Linie. Hier ist der deutsche Freiheitssender 904 der einzige Sender der Bundesrepublik, der nicht unter Regierungskontrolle steht. Um 9.30 Uhr erklärte Verfassungsbrecher Wintrich in Karlsruhe: Verboten. Sozusagen aus dem Nichts heraus nahm am Freitagabend der Freiheitssender 904 auf Mittelwelle 331,9 Meter sein Programm auf. Auf allerhöchste Anweisung gab daraufhin der Die Station kann als neuestes Sprachrohr der in den Untergrund gegangenen KPD gelten. Die Sendungen sind in ausgesprochen kommunistisch-antimilitaristischem Sinn gehalten. Die Welt, 18. August 1956. Einen Tag vorher, am 17. August 1956, war die KPD verboten worden. Im November 1951 hatte die Bundesregierung beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe dafür einen entsprechenden Antrag gestellt. Vier Jahre später begannen die Verhandlungen, die mit dem Verbot der Partei endeten. Und an diesem Abend haben wir praktisch den Sender 904 aus der Taufe gehoben. Christa Broch, in Berlin geboren, beginnt 1955 beim Rundfunk der DDR ihre Ausbildung zur Technikerin. Wir waren also zwei Kollegen vom Rundfunk, noch ein Toningenieur und ich als Assistentin und technische Assistentin und Oskar Neumann. Der war Mitglied des Politbüros der KPD, ja. Und der war der erste politische Chef oder Chefredakteur. Adolf und Christa Broch leben heute in Düsseldorf. Die erste Sendung nahm Bezug auf den Nürnberger Kriegsverbrecherprozess, ja. Wo jeweils die Urteile vorlesen, Dead by Hanging. Und die jeweiligen Beiträge, die endeten dann immer mit Dead by Hanging. Die ersten Wochen sendet 904 jeweils abends von 8 bis 9 und von 10 bis 11 Uhr aus einem abgeschirmten Hörspielstudio in der Berliner Naleperstraße. Doch der Kampf soll konspirativ geführt werden und so muss man ein neues Domizil finden, weit weg vom offiziellen DDR-Rundfunk. Anfang September 1956 zieht der Sender in das abseits gelegene alte Grünauer Funkhaus in die Regattastraße um. Sind ja von heute auf morgen sämtliche Zeitungen der KPD verboten worden. Die Redaktion besetzt durch Polizei und alles beschlagnahmt, sodass die arbeitslos gewordenen Redakteure jetzt über die Partei uns vermittelt wurden. Heinz Pries, Chefredakteur, Jahrgang 1915, wuchs in einer kommunistischen Hamburger Familie auf. Von den Nazis verfolgt, emigrierte er nach Dänemark und reiste von dort aus spontan nach Spanien. War der letzte Kommissar des Bataillons Hans Beimler und danach in der Resistance. 1951 ging er als Redakteur zum Mitteldeutschen Rundfunk. 1954 wurde er Chefredakteur des Deutschlandsenders. Von dieser Position aus kam er zu 904, nach einem kurzen Gespräch unter vier Augen mit dem ZK-Mitglied Hermann Matern. Aber wir haben dann bestimmt, wen wir nehmen, durch Aussprachen, Personalaussprachen. Und da hatte ich Entscheidungsmöglichkeiten. Ne? Und bei den meisten haben wir dann gemerkt, der ist geeignet. Wir brauchten ja auch welche mit westdeutschem Dialekt. Rheinisch, Sachsen konnten wir nicht nehmen. Sodass sich auch in der Zusammensetzung der Sprecher und Redakteure doch widerspiegelte in der Art von westdeutscher Identität. Ich war in der DDR auf Parteischule und mit dem Tag des Verbots der KPD ging auch die Schule zu Ende und da gingen die Schüler, das waren alle die standende Funktionäre, zurück in die Bundesrepublik. Und da ich in der Bundesrepublik per Haftbefehl gesucht wurde, blieb ich noch in Berlin. Adolf Broch bleibt als 27-Jähriger nach dem KPD-Verbot in Ost-Berlin und arbeitet bei der illegalen Zeitung Wissen und Tat. 1959 wird er dann zu 904 berufen. In dieser Zeit wird das alte Grünauer Funkhaus Ausbildungsstätte für Techniker des DDR-Rundfunks. Der Sender läuft Gefahr, entdeckt zu werden, und so sucht man wieder ein Versteck. Als Adolf Broch zum Sender kommt, ist der Umzug bereits vollzogen. 904 arbeitet in der Ravensteinmühle, der späteren Journalistenschule. Ja, vielleicht zählt das auch örtlich zu Mahlsdorf, denn wir fuhren zumindest mit der S-Bahn bis Friedrichshagen und da wurden wir immer abgeholt und mit dem Auto Richtung, ja. Wenn man in Friedrichshagen auf der S-Bahn ankommt und nicht in den Ort reingeht, sondern links raus, da ist ein kleines Wäldchen und durch den Wald führt ein Weg. Nach 20 Minuten und da ist eine einsame Villa und diese Villa, das war immer schon eine Ausbildungsschule vom Staatlichen Rundfunkkomitee. Also mit eingebauter Technik. Das ist ein großes Gelände oder ein relativ großes Gelände. Großes Tor noch vorne, man muss erst richtig reinfahren. Parkähnlich, ja. Vorne ist eine Pförtnerbude und da saß zu dem Zeitpunkt natürlich die Volkspolizei drin. weil das Ding ja bewacht wurde. Ja. Hier spricht der Deutsche Freiheitssender 904, wie täglich um 20 und um 21 und wie täglich um 20 und um 22 Uhr auf der Welle 331,9 Meter gleich 904 kHz. Im Westen und Süden des Bundesgebietes wird der Sender 904 durch eine englische bzw. italienische Station überlagert. Selbst für nervenstarke Genossen ist es schon allein deshalb eine Tortur, das Programm abzuhören. Die vier Programmstunden werden vom VEB-Funkamt Burg bei Magdeburg mit einer Maximalsteuerung von 800 Kilowatt abgestrahlt. Trotzdem kennen nur wenige Eingeweihte Standort und Zusammensetzung der Redaktion. Vermutlich soll dadurch auch in der Zone die Fiktion aufrechterhalten werden, der Sender arbeite illegal in der Bundesrepublik. In den sowjetsozialen Programmzeitschriften wird er nicht aufgeführt. In Burg stehen zwei solche Masten. Ich habe die auch mal gesehen, ich war auch mal da. Und diese Sender bestehen aus zwei sogenannten Halbzügen. Also man kann die mit 250 oder 500 Kilowatt oder so betreiben. Und man hat dann den einen Halbzug von Burg für diesen Soldatensender und vor allem für 904, also zuerst für 904 genutzt. Das war eigentlich auch allgemein bekannt, weil man ja einen Sender innerhalb von Minuten anpeilen kann. Also das war ein völlig offenes Geheimnis. Achtung, Freiheitssender 904 gibt Hinweise für das Verhalten verfolgter Bürger gegenüber Polizei, Staatsanwaltschaft und Gericht. Heute über die Verhaftung und den richterlichen Haftbefehl. Der eine Halbzug strahlt das Programm von Radio DDR aus, der andere die Geheimsender. Dieser Sender in Burg wurde wegen seiner Grenznähe sowie seiner günstigen Ausbreitung nach dem Norden und dem Süden Westdeutschlands hin zielgerichtet sowohl 1956 für das Programm von 904 als auch vier Jahre später für den Soldatensender 935 ausgesucht. Beide müssen sich aber den Sendemast und somit die Sendezeiten teilen. Dass dazwischen Pausen lagen zwischen 904 und dem Soldatensender, war es völlig klar, man musste den Sender ja in der Frequenz umstimmen jedes Mal. Der musste ja von 904 auf 935 gestimmt werden. Dazu braucht man einige Zeit. Das sind ganz normale sendertechnische Dinge. Im Prinzip muss man den auf einen anderen Quarz schalten. Beide Programme liegen auf der Frequenzskala so dicht nebeneinander, dass es oft zu Verwechslungen führt. Während der Soldatensender zumindest inoffiziell zugibt, ein Sender der DDR zu sein, arbeitet 904 im Untergrund. Deutscher Kurzwellensender Atlantik auf 31, 41 und 49 Meter. Im Zweiten Weltkrieg gab es unzählige Geheimsender, die ihre politischen Botschaften in den Äther schickten oder den Gegner täuschen wollten. Der Londoner Rundfunk, Sendung in deutscher Sprache, die Zeit ist 20 Uhr deutscher Sommerzeit. Auf der Seite der Alliierten waren vor allem die Briten aktiv. Hier ist wohl am bekanntesten der deutsche Dienst der British Broadcasting Corporation, kurz BBC genannt. Und eben jener Soldatensender Calais, der nicht nur von den deutschen Soldaten, sondern auch von der deutschen Bevölkerung gern gehört wurde. Unsere Orientierung war London und Calais. Der Sender Calais war ein Sender für die Wehrmacht und hatte eine Art der Rundfunk, wie soll ich sagen, der Rundfunkagitation, wie sie eigentlich heute üblich ist, aber damals avantgardistisch war. Wenn der Chef kurze Mitteilung machte, und jetzt die Leute, passt mal auf, jetzt kommt der Chef, der hat einiges zu sagen. Das kannten wir nicht in dieser Form. Und das habe ich immer vor Augen gehabt, wie ich plötzlich den Auftrag kriegte, diese Sender zu konzipieren. Es ist jetzt 22 Uhr und 15 Minuten. Meine Hörer, nun eine kleine Musikpause. In der Zwischenzeit hören Sie Informationen. Durch diese Sendung vom Dezember 1959 führt Adolf Broch als Programmsprecher. Der Otto Brenner bekannte sich heute auf der dritten Betriebsräte. War ein wunderschönes, aber ein wunderschönes Kollektiv. Morgens traf sich alles, es wurde die Sendung von gestern Abend eingeschätzt und dann wurde gesagt, so, was lief an. Und dann hat jeder so gesagt, nachdem wir alle Zeitungen gelesen hatten, wir hatten eine Unmenge Westzeitungen bis hin zu Lokalzeitungen und. Und dann wurden die Themen zusammengetragen und dann wurde zu jedem Thema diskutiert. Wie können wir argumentieren? Wie gehen wir darauf ein? Und jetzt so als jugendlicher Held, der noch nicht Riesenerfahrung hatte als Journalist, war das natürlich extrem lehrreich. In der Schweizer Presse wird heute Bundeskanzler Adenauer scharf kritisiert. Wir hatten, das muss man auch hier sagen, über Rüdiger einen Anleiter, der so einmal die Woche vielleicht uns die Generallinie erklärt, der KPD. Rüdiger ist ein Deckname. Dahinter verbirgt sich die Agitationsabteilung der KPD. Anfänglich arbeitet der Sender mit Klarnamen. Später bekommt jeder Mitarbeiter einen Decknamen seiner Wahl. Heinz Pries ist Robert. Sonst hatten wir völlig freie Hand. Aus dieser Anleitung, aus den politischen Komplexen, die man uns mitgeteilt hatte, herauszufinden, herauszuwählen, was wir behandeln und was wir nicht behandeln. Ich habe von Anfang an einen runden Tisch gemacht. Der Sender versucht auch den Anschein zu erwecken, als stünde ihm ein riesiger Informationsdienst zur Verfügung. Eine Analyse der Sendungen vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember 1960 hat jedoch ergeben, dass etwa 80% des Sendestoffes aus Zeitungen, Korrespondenzen, Illustrierten und anderen in der Bundesrepublik erscheinenden Publikationen stammt. In der gesamten britischen Spandauer Öffentlichkeit wird eine geplante Ausrüstung der Atomwaffen, wie sie im Rahmen der NATO vorgesehen ist, scharf kritisiert. Am Tag, als der Gagarin in den Weltraum stieg, war ein Fernschreiber, wo DPA lief. Der war also illegal angezapft. Und da kam die Meldung, dass der Korrespondent vom Daily Worker, also von der Londoner KP-Zeitung, also der Moskauer Korrespondent, da in die Welt gesetzt hätte, der erste Mensch wäre im Weltraum gewesen und so weiter und. Und da ich davon ausging, der Jod, wenn der Kumpel da in Moskau sowas meldet, habe ich natürlich vergnügt und heiter eine Meldung gemacht, der erste Mensch, ein Russe, im Weltall. Und anderen morgens in der Redaktionssitzung, da haben sie mich bald in der Luft zerrissen und haben gesagt, du Idiot, du kannst doch nicht also den Russen vorgreifen. Das hat, glaube ich, 2 Tage oder gedauert, bis die Sowjetunion die Geschichte gesagt hatte. Das sind unsere Aufpasser gewesen. Spangenberg, Hähne, die waren viel zu faul wahrscheinlich, um uns jeden Abend abzuhören. Und wenn sie mal was abgehört haben oder von jemandem gehört haben, der Sender hat ja ein Ding gedreht, dann haben sie sofort die Manuskripte schicken lassen. Und dann ging Diskussion los. Wurde dann ins ZK gerufen und kennst du die Sendung? Wie kommt er dann dazu und so? Aber ich hatte eine sehr souveräne Stellung. Dadurch, dass ich sowohl KPD als auch SED verantwortlich war. Nicht? Wir waren alle bei Verkehr, so nannte sich Kraftverkehr. Deutscher Kraftverkehr, da waren wir alle praktisch sozusagen ja, angestellt. Der verwaltet den Sender, die Gelder, zahlt die Löhne aus. In einem Briefumschlag und in bar. Reich werden die Genossen bei 904 nicht. Sie arbeiten für ihre politische Überzeugung. Der deutsche Kraftverkehr war Betriebsteil der Abteilung Verkehr des Zentralkomitees. Ich habe 2. Wenn man da angerufen hat, welche Abteilung Verkehr wollen sie haben, hatte man eine freie Auswahl. Der eine, das war wirklich die Abteilung Verkehr, die Bernsen Fuhrpark des ZK unter sich hat. Und das andere war die bewusste Irreführung. Das war die Geheimabteilung im Grunde genommen im ZK. Die war auch im ZK total isoliert, nur durch den Nebeneingang erreichbar. Als jemand, der vor Ort da an so einem kleinen Radio sitzt, immer gedacht, hier gibt es Leute, die sitzen im Geheimen an der einen Stelle und reden was und an der anderen Stelle gibt es welche, die hören was, ja. Und was machen die nun wirklich? Also ich war nicht so ganz davon überzeugt, ob es schon eine halbe Volksbewegung ist oder ob das nur 25 Figuren sind, die da was machen. Immer wenn man jemanden kennengelernt hat, konnte man nie sagen, wo man gearbeitet hat richtig. Man musste also umschreiben oder Rundfunk angeben. Man durfte auch keine Kontakte haben zu Freunden aus der Bundesrepublik. Da haben wir aber überspielt. Wir haben auch in Berlin in unserer Wohnung jetzt Freunde und Genossen aus Düsseldorf also regelmäßig gehabt. Das hat auch keinen Ärger. Das war unter. In dieser legalen Situation Untergrund. Sie waren in dem Moment nichts mehr nach außen. Sie stellten nichts mehr dar, sie waren keine Persönlichkeit, sie hatten keinen politischen Einfluss nach außen. Und das, für die westdeutschen Redakteure war das überhaupt kein Problem. Gar kein Problem, das waren nur die, die aus der DDR kamen. Großkonzerne haben eine neue Goldader angebohrt, die Feuerversicherung. Anfang des Jahres brannte unter mysteriösen Umständen das blinde Hausgerätewerk in Mainz-Kostheim ab. Die unterdrückten Arbeiter, die in den Betrieben eben ausgebeutet werden, dass für die politisch gearbeitet werden soll, dass die sich scheinbar da zusammengetan haben, um eben das kapitalistische System so einen Sturz vorzubereiten und dass über betriebliche Ereignisse, vor allen Dingen auch in Großbetrieben, dass da viel gesprochen wurde. Christoph Albrecht ist in Frankenthal, Rheinland-Pfalz aufgewachsen. Zu seiner Konfirmation 1965 erhält er ein leistungsstarkes Kofferradio und findet bei seiner Suche nach Sendern auch 904. Frei nach einem Reklamespruch kann man da nur sagen, 3 Dinge braucht der Boss. Feuer, Benzin, Versicherung. Ich war damals politisch interessiert, nicht irgendwo organisiert oder engagiert, aber das war ja die Zeit des Spitzbarts, ja, und der Kommunist in Pankow. Und das war ja alles ganz, sagen wir mal, hoch besetzt. Und ich habe das immer wieder gehört, weil ich mir überlegt habe, gibt es jetzt wirklich hier Leute in der Bundesrepublik, die da geheim Radio machen, oder kommt es von drüben, kommt es aus der Zone? Ja? Die ganze Tätigkeit war ja ein Ausdruck des Kalten Krieges der damaligen Zeit. Es war ja ein wirklicher auch Kampf im Äther. Ich habe auch festgestellt, woher eine solche Behauptung stammen könnte. Und wir haben umfangreiches Material geprüft. Wir sind dabei darauf gekommen, dass eine Propagandaquelle, nämlich der Sender 904, vor kurzem einen anderen Gutachter, einen Oberstleutnant, angegriffen und ihn als SS-Führer bezeichnet und dagegen Stellung genommen hat, dass ein solcher SS-Führer als Sachverständiger vor Gerichten aufgetreten sei. Diese Äußerung macht der damalige Bundesminister für Verteidigung Franz Josef Strauß anlässlich der Spiegel-Fragestunde am 8. November 1962. Wir haben ja Luftballons steigen lassen. Und das heißt, aus vielerlei Fakten eine Meldung gemacht, die meistens auch sehr nahe an der Wahrheit war. Und es hat sich immer zu 80% mindestens herausgestellt, wir haben einen Schwarzen getroffen. Und dadurch wurden wir natürlich auch bekannt, ne? Der Deutsche Freiheitscenter meldete. Und das scheint uns die Ursache dieses Gerüchtes zu sein. Ich sage das deshalb, damit in Zukunft Gerüchte auch auf ihre Quelle geprüft werden, bevor sie zum Gegenstand von parlamentarischen Anfragen gemacht werden. Das war in einer schönsten Redaktionssitzung, ne? Wie das vorgelesen wurde. Besser konnten wir es gar nicht haben, eine bessere Propaganda für unseren Sender. Aber nicht nur in Funk und Fernsehen, auch in den Printmedien häufen sich Artikel über beide Sender. Irgendjemand sagte im Sender, du hast eine Schlagzeile in der Zeitung. Ich sage, was ist eine Schlagzeile, was soll der Quatsch? Dann brachten sie die Zeitung, die Bild an. Viola, die Geheimwaffe Pankows. Das war, muss ich sagen, eigentlich der stolzeste Augenblick, wenn man eine solche Schlagzeile. Und als das nun da stand, dass ja, ich Helga Jacobi heiße und Rundfunksprecherin war, und was mein Vater auf dem Viehhof arbeitet und was die alles rausgefunden hatten und ein alter Kommunist ist. Da haben sie ja mir, das haben sie so gedacht, ob ich das alles dem Gegner gesagt hätte. Da wurde ich dann überwacht. Die Stasi war an mir dran. Mit nach Hause fahren und wieder abgeholt werden, kein Privatleben mehr. Deutscher Freiheitssender 904. Wenn schön Wetter war, haben wir erstmal 2 Stunden lang, manchmal länger Volleyball gespielt, wie die Wahnsinnigen. Und dann wurde gesagt, so Genossen, wir müssen Schluss machen, wir müssen nur arbeiten. Und dann kam die Redaktionssitzung und dann haben wir ruckzuck unser Manuskript geschrieben und dann die Schlange gestanden. Eine Aufnahme? Erstmal schreiben. Wir haben ja nicht selber geschrieben. Das war eine Sekretärin. Die Sekretärin, dann Schlange stehen unten im Keller bei der Aufnahme. Wir rufen die Startrunde Pik Ass im blauen Anker. Wir rufen die Skatrunde Pik Ass im blauen Anker. Über eure Mitteilung, liebe Freunde, haben wir uns sehr gefreut. Die Sache wird schon klappen. Achtung, Achtung. Der Laubfrosch hat die Farbe gewechselt. Also der Laubfrosch hat die Farbe gewechselt, ist ein Quote. Also das kann mir keiner erzählen, dass das kein Quote ist, nicht? Aber wir haben sowas nicht gemacht. Achtung, Schulmeister, die 3. Klasse hat morgen Hitze frei. Die Eidechse war immer die schönste. Die Eidechse holt dann immer vor jedem, also um den Sender interessant zu machen. Wir rufen Kaltmamsell. Heute Morgen reichlich Paprika verwenden. Eidechse, das war für uns der Arbeitstitel für Durchsagen. Die Bezeichnung für die getarnten Einblendungen. Mit dem Känguru das und das ist eine Eidechse. Achtung, wir rufen Nashorn. Känguru ist ausgebrochen. Und dann wurde gefragt, wer will dann die Eidechse machen? Und da haben sie immer alle gemeldet, weil das also Riesenspaß gemacht hat. Achtung, Achtung, eine wichtige Durchsage. Heute ist die Nacht dunkel. Oder die größten Blödsinn. Die größten Blödsinn. Wir rufen Nachtdoktor. kalte Nacht ist es noch dunkler. Ende der Durchsage. Vieles war vorgeschrieben, aber wir haben sehr viel frei gemacht. Und dann habe ich mir ja selber geschrieben, wie hieß die Sonnabends 24, die Stunde der guten Geister. Das war die beste Zeit für mich. Und da darf man eben sehr viel Fantasie haben. Und man darf in Büchern blättern, wie es in Paris ist. Und man muss, war ich gerade in Paris gewesen. Und das war schön. Ja, ich hatte überall Freunde. Und dadurch konnte ich alle politischen Dinge, die dort passiert waren, alle mit einbringen. Die hatten mir, die Freundin hat gesagt, komm doch mal nach Paris, da ist das und das passiert. Und so konnte man diese politischen Dinge, die man verkaufen musste, na klar, wollte man ja auch, alle gut verpacken, indem man immer zu Reisen machte. Nein, natürlich, keiner von uns ist aus dem Soldatensinn rausgekommen. Also ich meine, bis nach Hause. Natürlich konnte ich auch im Urlaub in die Sowjetunion oder nach Bulgarien fahren, aber davon habe ich nur weniger berichtet. Ich war immer in kapitalistischen Ländern. Und das ist die einzige Sendung, die auf Band war. Ansonsten haben wir alles original gemacht. Zum Karneval stiegen freihändig die Rheinländer, haben wir damit 3 oder 5 Mann vom Mikrofon gesessen und haben eine Karnevalssendung gemacht. Also ohne Manuskript, nur Witze erzählt und die Blödel und. Und das ging live. Wir haben auch geschwafelt. Wenn wir die Musik angesagt haben, dann haben wir uns auch immer irgendeinen Quatsch einfallen lassen. Das wurde ja nicht abgezeichnet. Wir konnten eben sagen, was wir wollten. Den deutschen Soldatensender erreichen jährlich viele Briefe und Karten und die Zahlen steigen. 1966 kommen 31.871 Zuschriften aus der Bundesrepublik, 24.079 aus der DDR und 487 aus anderen Ländern. Sogar aus Leningrad wird guter Empfang bescheinigt. Beide Sender haben Mitte der 60er Jahre ihren Höhepunkt. Doch der Freiheitssender 904 gibt erst 1967, also 11 Jahre nach seiner Gründung, eine Postanschrift bekannt. Das Postschließfach 248, Postleitzahl A1021, Wien, Österreich. Ich wiederhole, die Beweggründe waren eigentlich, dass wir viel Posten über den Parteiapparat bekamen. Briefe, Kritiken, Meinungen. Und dann kam ich einfach auf die Idee, warum soll man nicht eine Postadresse in irgendeinem neutralen Land einrichten? Und dann habe ich über die Partei Kontakt aufgenommen zu den österreichischen Freunden. Sehr geehrte Sprecher von Deutschen Freiheit. Und die haben uns die Postadresse in Wien jetzt beschafft. Wo ich weiß, dass ihr euren Sender von Wien ausstrahlt, höre ich euch noch mal so gerne. Ihr bringt immer die meisten Platten auf den Markt. Und die Berichte für den Bund sind sehr aufschlussreich und wahr. An den deutschen Freihaitssender 904. Spiel doch bitte die Platte, liebe Genossen, meine Reise ist zu Ende. Ich bin dafür, dass man die KPD in Westdeutschland wieder zulässt. Seid alle herzlich gegrüßt. Unsere Kriegsregierung, die nach Atomwaffen strebt, besteht nur aus Nazi-Generälen, die nach Rache für den verlorenen Krieg sucht. Immer wieder wiederholt die Bundesregierung, wir wollen mit der DDR über Deutschland verhandeln. Aber sie wollen nur alles verzögern. Und deshalb glaube ich, die Bundesregierung plant einen Blitzkrieg gegen die Deutsche Demokratische Republik. Sozialistische Schweine, Günther S., habt mir eine große Freude bereitet mit der Bekanntgabe der richtigen Anschrift. Ich möchte in die Partei eintreten, S. Lebe die KPD. Es ist haarsträubend, was da täglich gesendet wird über die ganze Lage. Habe nie eine hohe Meinung über den Kommunisten. Aber was man zur Zeit anhören muss, ist wirklich zu viel. Wann wird den Geknechteten in der Ostzone eine Gelegenheit gegeben, durch freie Wahlen zu bekunden, wie er leben möchte, ihr niederträchtigen Schweine? Da ich mich gern mit einem Mädchen oder Jungen aus der Bundesrepublik schreiben möchte, habe ich mich an Sie gewandt, weil ich sonst nicht wüsste, wie ich zu einer Anschrift kommen könnte. Meine Interessen gelten vor allem der modernen Musik. Ich sammle Schallplatten und Zeitschriften. Anhang zur Vorlage an das Kollegium. Sie mir helfen könnten. Betrifft Hörerpost. Hochachtungsvoll, Sonja. In gesonderten Fällen sollten Briefe aus der DDR, aus denen sich bestimmte Hinweise ergeben, an das ZK der SED gehen. Zum Beispiel bekamen wir einen Brief einer Studentin aus Karl-Marx-Stadt, der üble Verleumdungen und Beschimpfungen enthält. Ich bin ein Junge aus der DDR. Verantwortlich. Ich bin bei meiner Oma auf Besuch. Rüdiger. Ich wohne in Finkenkrug bei Berlin. Ich war erschüttert, wo ich am 27.07. gehört habe, dass die Deutschen Monopole Obst und Gemüse verbrennen und umkommen lassen. Bei uns ist das südländische Obst teuer. Diese ganzen Briefe, die hier die DDR betrafen, die wurden über Rüdiger dann an die Partei weitergeleitet. Ob sie nun von dort auch noch zur Staatssicherheit gegangen sind, das weiß ich nicht. Das ist nicht anzunehmen, aber möglich wäre es doch gewesen. Das ist ja nun eigentlich erst deutlich richtig geworden. Und der Umfang, der mir auch nicht klar wurde, wie weit hier die Überwachung dieser Post und dieser ganzen Aktivitäten gewesen sind. Nicht? Sonst wären wir wahrscheinlich doch ein bisschen vorsichtig auch noch mit einigen Briefen umgegangen. Denn das wäre dann, wenn sie zur Staatssicherheit gekommen wären, eine Art Denunziation gewesen. Beschluss über Bearbeitung von Hörerbriefen vom 29.11.1967. Die Arbeit mit den Briefen ist ein Teil unseres politischen Kampfes. Die Post aus der DDR wird von uns in keiner Weise beantwortet. Denn laufen wir hier nicht Gefahr, in einen bestimmten Widerspruch zu geraten mit dem, was hier der Jugend gelehrt wird? Wir werden nicht verhindern können, dass Jugendliche aus der DDR uns hören und schreiben. Liebes 940, aber gehen wir auf ihre Wünsche ein, erweitern wir automatisch den Hörerkreis. Ich höre mir manchmal aus Jux denen ihre Nachrichten an. Das Einzige, was mir einigermaßen glaubhaft erscheint, ist der Wetterbericht. Ich höre auch gern den Soldatensender, der ist so ähnlich wie ihr. Ich habe mal eine sehr, sehr große Bitte. Am Sonntag, dem 11.02.68, könnte da nicht der liebe Blackie singen? Wenn es nicht mit Roy Black gehen sollte, dann bitte die Bee Gees mit World. So, das war mein Brief. Ich wäre furchtbar glücklich, wenn er ankommen würde. Ich bin erst 15 Jahre alt und will euch noch lange Jahre hören. Ich schreibe euch auch bald wieder. Eure Ute aus Erfurt. Aus dem Protokoll einer Redaktionssitzung. Aber nicht nur Schlager schlechthin, sondern wirklich mitreißende, rhythmische, interessant arrangierte, technisch ausgezeichnet produzierte und vor allem die neueste, bereits zu Lieblingsschlagern gewordene oder voraussichtlich werdende Tanzmusik internationaler Herkunft. Jedes Hinterherhinken auf musikalischem Gebiet würde die Hörbeliebtheit unseres Senders beeinflussen. Schlagerfreunde, guten Abend. Hier ist Fred Ignor mit den Schlagern der Woche. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und gute Stimmung für die Melodien aus aller Welt. Die erste spielt das Orchester Jimmy Dorsey, Boogie Woogie. Wir mussten uns Musik beschaffen und die war es natürlich am einfachsten, ein gutes Radio zu haben und dann praktisch mitschneiden. Gute Schlager, also besondere Schlagersendungen vom RIAS haben wir mitgeschnitten, vom Sender Freies Berlin auch. Dass wir also ununterbrochen auf dem neuesten Stand der Schlagermusik im Westen waren. Und die Platten, die haben wir uns auf illegalen Wege sozusagen beschafft aus Westdeutschland. Es gab doch diese Abmachung, dass die neuen Schlager erstmal im Plattengeschäft verbreitet werden müssen, bevor sie überhaupt in Rundfunk erscheinen, damit nicht zu viel Mitschnitte gemacht wurden und dann die Leute keine Platten mehr kaufen. Und beide Sender spielen die heißesten Hits, ohne je GEMA-Gebühren zu bezahlen. Egal, ob die Schallplatten heimlich gekauft oder die Titel nur mitgeschnitten wurden. Guten Abend, meine Hörer. Ich heiße Sie erneut willkommen, diesmal beim zweiten Da Adolf Broch in der Bundesrepublik wegen seiner politischen Tätigkeit in der KPD immer noch per Haftbefehl gesucht wird, beschließt er sich zu stellen. Er will wieder sauber werden, wie es im Jargon heißt. Papiere erhalten, legal werden. Auch um seine Frau und seine zwei in der Zwischenzeit geborenen Töchter aus Ost-Berlin in seine Heimatstadt Düsseldorf zu holen. Da er die Grenze nicht offiziell passieren kann, muss er die DDR illegal verlassen, über die grüne Grenze im Harz. Natürlich kann die DDR diese Flucht gut organisieren. Ständig wechseln seine Begleiter, die ihn in unwegsamem Gelände sogar tragen. Alles klappt reibungslos. Über Hannover in Düsseldorf angekommen, meldet er sich beim Haftrichter. Guten Tag, mein Name ist Bruch, ich habe gehört, Sie suchen mich. Ja, seit der Richter, die dicksten Fische kommen immer zum Schluss, die anderen waren eben schon alle verurteilt und mich suchen sie schon jahrelang. Er bekommt 15 Monate und die Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte wegen FDJ-Zugehörigkeit. Doch seine Frau und die Töchter können nun mit behördlicher Genehmigung ihr Reihenhäuschen in Berlin-Oberschöneweide verlassen und nach Düsseldorf ziehen. Ich habe mir erzählen lassen, im Bestensee, da hatte sich das Klima dann total verändert. Da war es offensichtlich knochenhart. Wahrscheinlich war dann der Einfluss. Der Druck oder irgendwas stärker. Wir hatten Narrenfreiheit, aber im Bestensee müssen da irgendwelche Scharfmacher also das Kommando geführt haben. Während der Soldatensender bis zuletzt auf dem Gelände an der Regattastraße bleibt, muss 904 erneut umziehen. Von der einsamen Villa im Wald von Friedrichshagen geht es in das 50 Kilometer von Ost-Berlin entfernte Örtchen Westensee bei Königs Wusterhausen. Ein abseits gelegenes und bewachtes Grundstück am Wasser mit einer großen Villa mitten im Wald. Ein Bus fährt die Mitarbeiter jeden Tag geschlossen hin. Treffpunkt ist ein kleiner Parkplatz am Adlergestell in Berlin-Schöneweide. In Westensee, dieses kleine, niedrige, da war das Studio im Souterrain. Und das große Haus, da dieses villenartige Haus, das war mehr Unterkunft, nicht? Archiv und Übernachtung. Wir mussten ja oft übernachten dort, nicht? Für eine Früh- und Spätsendung. Wir haben ja erstmal die Schaltung herstellen müssen zu Burg, bevor wir anfingen, nicht? Das ging über den Schaltraum, das ging nur telefonisch, nicht? Wir meldeten an und sagen, es geht los, dann schalteten die. Also so hat man es wahrscheinlich am Anfang noch gemacht. Später ist sowas ja mit Direktkontakten zum Sender sicherlich ja nicht mehr aufgetreten. Also klar ist, dass immer die beteiligten Verstärkerämter gewusst haben müssen, was da über ihre Verstärker läuft. Ich weiß von Kollegen aus Lichtenberg, die mir das erzählt haben, dass man die Programme wie 904 später so geschaltet hat, dass sie nicht mehr abgehört werden konnten. Der in der SBZ stationierte deutsche Freiheitssender 904 der KPD sendet seit dem 15. Januar 1969 nur noch 3 Stunden. Dafür aber in besonders rüdem und ordinärem Ton. 4 Mitarbeiter kehrten Ende vergangenen Jahres in die Bundesrepublik zurück. Die neuen Sendereien des Freiheitssenders nehmen keinen Bezug mehr auf die KPD. Man darf nicht vergessen, dass etliche westliche Programme auch durch die DDR liefen. Das waren also einmal die Militärprogramme wie der EFN oder BFBS hier. Das ist ja nicht über Luftempfang gekommen. Die BBC, die einen Sender in Berlin hatte, einen UKW-Sender, muss da irgendwie hingekommen sein. Aber auch der RIAS hatte einen Sender in Hof, der von West-Berlin aus über das Gebiet der DDR versorgt wurde. Das ist ein Punkt, der nicht sehr bekannt ist, aber über die Verstärkerämter der Südstrecke, also Leipzig-Bitterfeld, ich glaube bis Eisfeld war das letzte Verstärkeramt in Südthüringen, bis zum Sender Hof in Bayern ist dieses Programm durchgelaufen mit Wissen und Kenntnis der DDR-Behörden, der Postbehörden. Und da ist nie eingegriffen worden, obwohl man die Sender, wenn sie dann das Programm ausstrahlten, gestört hat, mit extra Störsendern, ist man niemals an diese international oder auch irgendwo gesicherten Modulationsleitungen rangegangen. Und die sind wahrscheinlich auch gut bezahlt worden, nehme ich an. 1968 gründet sich gegen den Willen des KPD-Vorsitzenden Max Reimann die DKP. In dieser Zeit verlässt auch Heinz Priest den Sender. Ausschlaggebend sind nicht zuletzt die Ereignisse und die erzwungene Stellungnahme als Chefredakteur wider besseren Wissens zu den Ereignissen des Prager Frühlings 1968. Sein Resümee? Das Gefühl wird bestimmt von der Überzeugung, dass man an etwas mitarbeitet und etwas tut, was der Sache, von der ich überzeugt war und bin, dient. Dass ich meine große Enttäuschung hier in der DDR erleben musste, ist eine andere Frage. Aber ich war ein begeisterter, ich glaube, sagen zu können, fanatischer Kommunist. Die letzten Jahre waren ja begleitet von Konflikten. Echte Konflikte mit mir selbst. Immer mehr diese Gewissheit, unsere Ideale werden missbraucht. In den Straßen von Prag rollen die Panzer. Die DDR macht den Sender Viltava auf, doch der strahlt diesmal in Richtung Osten. Die Macher dieser Radiostation bekämpften den Versuch der kommunistischen Reformer um Alexander Dubček, einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz zu schaffen, als verräterisches, imperialistisches Komplott. Dabei hatten sie den Bürgern der damaligen CSSR vorspiegeln wollen, mit diesem Sender meldeten sich besorgte, klassenbewusste Journalisten aus dem Innern des Landes. In Wahrheit sendeten sie aus Wilsdruff bei Dresden. Die Redaktion saß im DDR-Rundfunk in Berlin-Schöneweide und bestand fast nur aus DDR-Bürgern. Da wuchs meine Erkenntnis so allmählich. Das war jetzt 69 kam ich in der DDR als Korrespondent bis 72. Und da war so die Umbruchperiode, wo auch die Geschichte anfing mit der Korruption. Und jetzt hing ich natürlich genau in dem Kreis da in der sogenannten Abteilung Verkehr, wo also Millionen über den Tisch geschoben wurde Und der Abteilungsleiter von Abteilung Verkehr machte mir mal den riesen Panzerschrank auf und sagte, du willst mal Geld sehen, deinen ganzen Panzerschrank voll Geld sehen. Nee, voll D-Mark. Ich war praktisch nicht nur Korrespondent, das war mir eine Tarntätigkeit, sondern ich war in erster Linie der Vertreter der DKP in der DDR, also der Verbindungsmann zum ZK. Und da habe ich natürlich erlebt, dann im ZK, wie die Politik gemacht wird. Und meinetwegen, die DKP hat einen Programmentwurf gemacht. Und da kam der Verantwortliche nach Berlin. Ich holte den dann in Tempelhof am Flugzeug ab. Und da habe ich ihm gesagt, lieber Willi, zieh dich warm an, gleich fahren die über dich her. Und so ist dann auch passiert. Und dann haben die das Programm neu geschrieben. Nee, die Westabteilung im ZK. Auch Helga Jacobi, die Viola des Soldatensenders, ist zu dieser Zeit nicht mehr dabei. Sie hatte einen Westberliner, den Rundfunksprecher und Opernsänger Albrecht Hassel, geheiratet. Da haben sie mir gratuliert und war alles gut und schön. Eines Tages hat ein Kollege mich nach Hause gefahren, da wohnte ich Schönhauserallee. Und da habe ich gesagt, na komm doch mit drauf auf den Kaffee. Da hat er gesagt, nein, das dürfen wir nicht. Privat dürfen wir dich nicht besuchen. Und da habe ich mich hingesetzt und habe meine Kündigung geschrieben. Und damit war es erledigt. Das ging mir dann doch zu weit. Das Klima beim deutschen Soldatensender verschärft sich insgesamt. Die Zeit der Spontanität vor dem Mikrofon ist vorbei. Auch zu einer geplanten zweiten Ausbauphase des Senders, mit starken und zum Teil mobilen Sendeanlagen, neuen Gebäuden, Technik und Archiven von über 14 Millionen Mark, kommt es nicht mehr. Der neue Kurs der DDR-Politik heißt Koalition der Vernunft. Man beginnt zu verhandeln. Und die Bundesregierung verhandelt auch über beide Sender, die ihr schon lange ein Ärgernis sind. Der Freiheitssender 904 ist von der Funkaufnahme des Bundespresseamtes seit dem 1. Oktober nicht mehr empfangen worden. Das Programm des ebenfalls von der DDR betriebenen deutschen Soldatensenders 935 wird vom Presseamt jedoch nach wie vor empfangen. In Bonn herrschte noch keine Klarheit, ob der Freiheitssender 904 seine Sendungen eingestellt hat oder nur vorübergehend schweigt. Der Tagesspiegel, 12. Oktober 1971. Ich bin kurz nachdem der Sender da rausgezogen ist, drin gewesen. Es war ein absolut technisch unzureichender, in einem schauerlichen Zustand befindlicher Laden da. Dort war ein Regiepult und da waren also Verbindungen mit Z-Draht quer durch den Raum gelegt und alles. Also es sah wirklich absolut wirre aus dort. Die sollten dann in der Planung eine neue Studioausrüstung kriegen. Und wenn ich mich recht erinnere, hat dann stattdessen Cottbus endlich ein neues Regiepult gekriegt, weil 904 wegfiel. 10 Monate später wird der deutsche Soldatensender nach einem entsprechenden Beschluss des Nationalen Verteidigungsrates der DDR mit dem Befehl Nummer 96 des Ministers für nationale Verteidigung generalstabsmäßig am 30. Juni 1972 24 Uhr eingestellt. Aber ist das Kapitel Die DDR und ihre geheimen Sender damit abgeschlossen? Ätherkrieg. SED täuscht Bonn. Der kommunistische Agitationssender in Burg bei Magdeburg hat seinen Betrieb mit SED-Propagandasendungen für türkische Gastarbeiter in der Bundesrepublik wieder aufgenommen. Berliner Morgenpost, 11. September 1975. Epilog. Das alles ist längst Radiogeschichte. Viele ehemalige Mitarbeiter sind inzwischen verstorben. Dennoch war die Liste unserer möglichen Interviewpartner lang. Mit einigen hatten wir später im Rundfunk zusammengearbeitet. Über ihre Zugehörigkeit zu einem der Geheimsender wurde zuweilen gemunkelt, andere sprachen über ihre Vergangenheit. Unsere Recherchen begannen vielversprechend. So erzählte ein Technikchef, dass er den Auftrag bekommen hatte, einen komplett ausgerüsteten Ü-Wagen auf dem Parkplatz vor dem S-Bahnhof Schöneweide abzustellen und den Schlüssel stecken zu lassen. Am nächsten Tag sei er, nochmal sozusagen, privat hingefahren und da war der Wagen weg. Als gestohlen wurde er nie gemeldet. Eine schöne Episode. Vor allem, weil so ein Übertragungswagen mehrere hunderttausend Mark kostet. Doch bis heute haben wir die Geschichte nicht auf Band. Immer wieder ließ unser Gesprächspartner die Aufnahme im letzten Moment platzen. Diese Erfahrung war leider keine Ausnahme. Umso mehr müssen wir den Zeitzeugen für das Zustandekommen dieser Sendung danken. denn die Reaktionen zeigen, das Thema geheimes Radio hat von seiner Brisanz nichts eingebüßt. Der Laubfrosch hat die Farbe gewechselt. Geheimes Radio im Kalten Krieg. Feature von Angelika Perl und Peter Kainz. Es sprachen Uta Prelle und Gerd Wammeling. Realisation, die Autoren. Redaktion, Brigitte Kirillow. Produktion, Deutschlandradio Berlin 2000.